Am 8. Mai richtete der Vorsitzende der Revolutionären Volkspartei der Mongolei Nuen Bayar an Genossen Kim Jong-un eine Glückwunschadresse. Darin gratulierte er Kim Jong-un herzlich zum ersten Jahrestag seiner Wahl zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas und wünschte dem koreanischen Volk die Entwicklung, das Gedeihen, das Glück und das Wohlergehen.